aber beteten ihn an, wandten um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißet der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbater Weg davon. Und sie kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude.